Hey, Gail, good to see you. Oh, you too, Kim. What are you doing? Just grilling up some burgers. Oh, well, they look fantastic. Also Mitarbeiter sollen an Unternehmen beteiligt werden, was an sich ja eigentlich eine gute Sache ist. Aber muss man denn sowas gleich staatlich reglementieren? Observe the life force in your body. Observe that which is conscious of the life force. Möglich wird so viel Radiovielfalt durch die sogenannte Streaming-Technik. Die Radiosender speisen ihre Signale ins Internet ein, eine Server-Software verteilt sie und sorgt dafür, dass möglichst jeder, der das Signal hören will, es auch in gleichbleibender Qualität bekommt. Die Hörer können das Signal dann mithilfe spezieller Player-Programme empfangen. Die technische Qualität ist dabei erstaunlich gut. Für die Radiosender ist die Nutzung dieser Technik aber eine kostspielige Angelegenheit. Denn während es beim herkömmlichen Rundfunk egal ist, wie viele Hörer ihr Radio auf den jeweiligen Sender eingestellt haben, steigt mit jedem zusätzlichen Hörer, der sich per Internet in den Radiostream eines Senders einklingt, die Datenmenge, die der Sender aussenden muss. Mit der Datenmenge steigen auch die Kosten für die Sender. Und auch den Hörer kostet der Empfang der Radiodaten etwas. Da immer mehr Internetnutzer aber eine sogenannte Flatrate haben, also eine Internetanbindung mit einem von der Datenmenge unabhängigen Preis, fällt das bei vielen Hörern nicht mehr ins Gewicht. Japan's best music mix. This is Japan Radio. You're listening to the public Japan Radio audio server. Mittlerweile braucht man zum Empfang eines Radioprogramms aus dem Internet auch nicht mehr unbedingt einen Computer. Hersteller wie die deutsche Firma Terratec bieten Radios an, die zwar aussehen wie Radios, in Wirklichkeit aber kleine Computer sind. Noxon heißen die Radios, die auch eine kleine Antenne besitzen. Kontakt nehmen die Internetradiogeräte dann aber nicht mit einem Sendemast auf, sondern mit der Basisstation eines drahtlosen Computernetzwerkes. Auf diesem Weg empfangen die kleinen Radios dann sowohl die Musik, die ihr Besitzer auf seinem eigenen Computer gespeichert hat, als auch all die Radiostreams, die im Internet auf Sendung sind. Natürlich lassen sich so auch die Wellen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten empfangen, wenn diese mit eigenen Streams im Internet vertreten sind. B5 aktuell. Bayern. SWR 2. Wissen. Noch vor ein paar Jahren sahen selbsternannte Experten das Ende des Radios, so wie wir es kennen, voraus, wenn sich das Internet erst einmal ausgebreitet haben würde. Heute weiß man, es hat sich ganz anders entwickelt. Das meint auch der WDR-Hörfunkdirektor Wolfgang Schmitz. Das erwartbare Zusammenwachsen der Medien auf dem Verbreitungsweg Internet wird das Hören als eigenständige Nutzungsart nicht überflüssig machen. Nur dass künftig Radio nicht mehr nur da stattfindet, wo Radio draufsteht. Radio ist künftig da, wo Menschen zuhören. Es liegt an uns Programmmachern, sie mit guten Angeboten dazu einzuladen. Dem Radio zuhören, das tun immer mehr Menschen, aber nicht mehr nur auf dem klassischen Weg. Audio on Demand, also das Abrufen von Tönen, wenn man sie braucht, das ist derzeit sehr beliebt. Dabei gibt es zwei verschiedene Wege. Entweder die Radiosender legen ihre kompletten oder in einzelne Segmente aufgeteilten Sendungen ins Netz, oder die Sendungen oder Beiträge werden als sogenannter Podcast ins Netz gestellt und lassen sich dort abonnieren. Automatisch gelangt jeweils die neueste Folge einer Sendung oder auch nur eines Beitrags zu einem ganz speziellen Thema auf den Computer und von dort aus automatisch auf einen tragbaren MP3-Player. Dr. Volker Zoter, Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Das ist, denke ich, für viele Leute im heutigen Alltag einfach sehr wichtig, dass man diese Geschichten, die man vielleicht mal nebenher noch hören möchte oder die einen interessieren, auch mal gerade, wenn man unterwegs ist, mit einem MP3-Player abhören kann. Das ist halt einfach eine ganz neue Generation von Leuten, die eben so die Medien wahrnimmt und das eben dann auch mal in der Konserve in Kauf nimmt. Eine neue Generation von Leuten. Mithilfe des Internet eröffnen sich für die Programmmacher also plötzlich ganz neue Zielgruppen. Menschen, die man als Hörer schon verloren glaubte, sind plötzlich wieder mit dabei. Heidi Schmidt, ARD-Online-Koordinatorin. Weil die Programmmacher haben die Möglichkeit, Nutzer anzusprechen, die vielleicht zum Ausstrahlungszeitraum arbeiten müssen oder sonst wie beschäftigt sind. Und der Nutzer kann es eben dann hören, wann er Zeit hat. Das heißt, dann, wann er die Möglichkeit hat, diesem Inhalt die meiste Aufmerksamkeit zu widmen. Wann er die meiste Lust hat, es zu hören. Und ich glaube, dass das ein Vorteil ist für beide Seiten und dass das einfach auch aus den technischen Möglichkeiten erwächst. Und mehr noch. Als Radiohörer wird man durch die Podcast-Technik auch ein wenig selber zum Programmmacher. Denn schließlich bestimmt nun nicht mehr eine Redaktion, in welcher Reihenfolge die Beiträge zum Beispiel aus einer Magazinsendung gehört werden, wie das linear beim herkömmlichen Radio der Fall ist. Der Zuhörer bestimmt selbst, welche Beiträge er aus unterschiedlichen Quellen hören möchte. Um die Vorteile für beide Seiten, Zuhörer und Programmmacher, noch intensiver nutzen zu können, will die ARD ihre Podcast-Angebote daher künftig noch einfacher auffindbar und für die Hörer zugreifbar machen. Wir haben im Moment ein Projekt, die schon vorhandenen Video- und Audioinhalte in den Online-Angeboten der ARD derart zu bündeln auf ard.de und das erste.de, dass eben eine Übersicht entsteht. Und diese hat auch Portalcharakter. Das heißt aber, dass die Inhalte bei den Landesrundfunkanstalten liegen bleiben. Das heißt, es wird im Grunde so etwas wie ein virtuelles Portal auf die bestehenden Portale darüber gelegt. So wird es ab September also noch einfacher sein, seine Inhalte zu finden und sie aus einer Fülle von Podcast-Angeboten der Radioprogramme innerhalb der ARD auszuwählen.